Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach zu ihnen: Redet mit den Kindern Israels und sprechet: Das sind die Tiere, die ihr essen sollt unter allen Tieren auf Erden. Alles, was die Klauen spaltet und wiederkäuet unter den Tieren, das sollt ihr essen. Was aber wiederkäuet und hat Klauen und spaltet sie doch nicht als das Kamel, das ist euch unrein und sollt es nicht essen. Die Kaninchen wiederkäuen wohl, aber sie spalten die Klauen nicht, darum sind sie unrein. Der Hase wiederkäuet auch, aber er spaltet die Klauen nicht, darum ist er euch unrein. Und ein Schwein spaltet wohl die Klauen, aber es wiederkäuet nicht, darum soll es euch unrein sein. Von diesem Fleisch sollt ihr nicht essen, noch ihr Aas anrühren, denn sie sind euch unrein. Dies sollt ihr essen unter dem, das in Wassern ist. Alles, was Flossfedern und Schuppen hat in Wassern, im Meer und Bächen sollt ihr essen. Alles aber, was nicht Flossfedern und Schuppen hat im Meer und Bächen, unter allem, das sich reget in Wassern, und unter allem, was lebet im Wasser, soll euch eine Scheu sein, dass ihr von ihrem Fleisch nicht esset und vor ihrem Aas euch scheuet. Denn alles, was nicht Flossfedern und Schuppen hat in Wassern, sollt ihr scheuen. Und dies sollt ihr scheuen unter den Vögeln, dass ihr's nicht esset. Den Adler, den Habicht, den Fischer, den Geier, den Weihe und was seiner Art ist. Und alle Raben mit ihrer Art, den Strauß, die Nachteule, den Kuckuck, den Sperber mit seiner Art, das Käuzlein, den Schwan, den Huhu, die Fledermaus, die Rohrdommel, den Storch, den Reiger, den Heer mit seiner Art, den Widerhopf und die Schwalbe. Alles auch, was sich reget unter den Vögeln und gehet auf vier Füßen, das soll euch eine Scheu sein. Doch das sollt ihr essen von Vögeln, das sich reget und gehet auf vier Füßen und nicht mit zwei Beinen auf Erden hüpfet. Von denselben möget ihr essen, als da ist. Abe mit seiner Art und Selam mit seiner Art und Hagol mit seiner Art und Hagab mit ihrer Art. Alles aber, was sonst vier Füße hat unter den Vögeln, soll euch eine Scheu sein und sollt sie unrein achten. Wer solcher Aas anrühret, der wird unrein sein bis auf den Abend. Und wer dieser Aas einst tragen wird, soll seine Kleider waschen und wird unrein sein bis auf den Abend. Darum alles Tier, das Klauen hat und spaltet sie nicht und wiederkäuet nicht, das soll euch unrein sein. Wer es anrühret, wird unrein sein. Und alles, was auf Tappen geht unter den Tieren, die auf vier Füßen gehen, soll euch unrein sein. Wer ihr Aas anrühret, wird unrein sein bis auf den Abend. Und wer ihr Aas trägt, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis auf den Abend. Denn solche sind euch unrein. Diese sollen euch auch unrein sein unter den Tieren, die auf Erden kriechen. Die Wiesel, die Maus, die Kröte, ein jegliches mit seiner Art. Der Igel, der Molch, die Eidechs, die Blindschleich und der Maulwurf. Die sind euch unrein unter allem, das da kriechet. Wer ihr Aas anrühret, der wird unrein sein bis auf den Abend. Und alles, worauf ein solch totes Aas fällt, das wird unrein. Es sei allerlei hölzern Gefäß, oder Kleider, oder Fell, oder Sack. Und alles Geräte, damit man etwas schaffet, soll man ins Wasser tun und ist unrein bis auf den Abend. Alsdann wird's rein. Allerlei Irdengefäß, wo solcher Aase einst reinfällt, wird alles unrein, was drinnen ist, und sollt es zerbrechen. Alle Speise, die man isset, so solches Wasser dreinkommet, ist unrein. Und aller Trank, den man trinket, in allerlei solchem Gefäß ist unrein. Und alles, worauf ein solches Aas fällt, wird unrein, es sei Ofen oder Kessel, so soll man es zerbrechen, denn es ist unrein und soll euch unrein sein. Doch die Brunnen und Kölke und Teiche sind rein. Wer aber ihr Aas anrühret, ist unrein. Und ob ein solch Aas fiele auf Samen, den man gesät hat, so ist er doch rein. Wenn man aber Wasser über den Samen gösse und fiele danach ein solches Aas darauf, so würde er euch unrein. Wenn ein Tier stirbt, das ihr essen möget, wer das Aas anrühret, der ist unrein bis an den Abend. Wer von solchem Aas isset, der soll sein Kleid waschen und wird unrein sein bis an den Abend. Also, wer auch träget ein solches Aas, soll sein Kleid waschen und wird unrein sein bis an den Abend. Was auf Erden schleicht, das soll euch eine Scheu sein, und man soll es nicht essen. Und alles, was auf dem Bauch kriechet, und alles, was auf vier oder mehr Füßen geht, unter allem, das auf Erden schleicht, sollt ihr nicht essen, denn es soll euch eine Scheu sein. Machet eure Seele nicht zum Scheusal und verunreinigt euch nicht an ihnen, dass ihr euch besudelt. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, dass ihr heilig seid, denn ich bin heilig und sollt nicht eure Seelen verunreinigen an irgendeinem kriechenden Tier, das auf Erden schleicht. Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführet hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Dies ist das Gesetz von den Tieren und Vögeln und allerlei kriechenden Tieren im Wasser und allerlei Tieren, die auf Erden schleichen. Dass ihr unterscheiden könntet, was unrein und rein ist und welches Tier man essen und welches man nicht essen soll. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Kindern Israels und sprich: Wenn ein Weib besamet wird und gebiert ein Kneblein, so soll sie 7 Tage unrein sein, solange sie ihre Krankheit leidet. Und am 8. Tage soll man das Fleisch seiner Vorhaut beschneiden. Und sie soll daheim bleiben 33 Tage im Blut ihrer Reinigung. Kein Heiliges soll sie anrühren, und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis dass die Tage ihrer Reinigung aus sind. Gebiert sie aber ein Mägdlein, so soll sie 2 Wochen unrein sein, solange sie ihre Krankheit leidet, und soll 66 Tage daheim bleiben in dem Blut ihrer Reinigung. Und wenn die Tage ihrer Reinigung aus sind, für den Sohn oder für die Tochter soll sie ein 1-jähriges Lamm bringen zum Brandopfer und eine junge Taube oder Turteltaube zum Sündopfer dem Priester vor die Tür der Hütte des Stifts. Der soll es opfern vor dem Herrn und sie versöhnen, so wird sie rein von ihrem Blutgang, das ist das Gesetz für die, so ein Kneblein oder Mägdlein gebiert. Vermag aber ihre Hand nicht ein Schaf, so nehme sie 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben, eine zum Brandopfer, die andere zum Sündopfer. So soll sie der Priester versöhnen, dass sie rein werde. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Wenn einem Menschen an der Haut seines Fleisches etwas auffähret oder schabicht oder eiterweiß wird, als wollte ein Aussatz werden an der Haut seines Fleisches, so soll man ihn zum Priester Aaron führen oder zu seiner Söhne, einem unter den Priestern. Und wenn der Priester das Mal an der Haut des Fleisches sieht, dass die Haare in weiß verwandelt sind und das Aussehen an dem Ort tiefer ist denn die andere Haut seines Fleisches, so ist's gewiss der Aussatz. Darum soll ihn der Priester besehen und für unrein urteilen. Wenn aber etwas eiterweiß ist an der Haut seines Fleisches und doch das Aussehen nicht tiefer denn die andere Haut des Fleisches und die Haare nicht in weiß verwandelt sind, so soll der Priester denselben verschließen 7 Tage und am 7. Tage besehen. Ist es, dass das Mahl bleibet, wie er es zuvor gesehen hat und hat nicht weiter gefressen an der Haut, so soll ihn der Priester abermal 7 Tage verschließen. Und wenn er ihn zum andern Mal am 7. Tage besieht und findet, dass das Mal verschwunden ist und nicht weiter gefressen hat an der Haut, so soll er ihn rein urteilen, denn es ist Grind. Und er soll seine Kleider waschen, so ist er rein. Wenn aber der Grind weiter frisst in der Haut, nachdem er vom Priester besehen und rein gesprochen ist und wird nun zum andern Mal vom Priester besehen, Wenn dann der Priester sieht, dass der Grind weiter gefressen hat an der Haut, soll er ihn unrein urteilen, denn es ist gewiss Aussatz. Wenn ein Mal des Aussatzes am Menschen sein wird, den soll man zum Priester bringen. Wenn derselbe sieht und findet, dass es weiß aufgefahren ist an der Haut und die Haare in weiß verwandelt und Rohfleisch im Geschwür ist, so ist gewiss ein alter Aussatz in der Haut seines Fleisches. Darum soll ihn der Priester unrein urteilen und nicht verschließen, denn er ist schon unrein. Wenn aber der Aussatz blühet in der Haut und bedeckt die ganze Haut, von dem Haupt an bis auf die Füße, alles, was dem Priester vor Augen sein mag, wenn dann der Priester sieht und findet, dass der Aussatz das ganze Fleisch bedeckt hat, so soll er denselben rein urteilen, dieweil es alles an ihm in weiß verwandelt ist, denn er ist rein. Ist aber rohes Fleisch da, des Tages, wenn er besehen wird, so ist er unrein. Und wenn der Priester das rohe Fleisch besieht, soll er ihn unrein urteilen, denn er ist unrein und es ist gewiss Aussatz. Verkehrt sich aber das rohe Fleisch wieder und verwandelt sich in weiß, so soll er zum Priester kommen. Und wenn der Priester besieht und findet, dass das Mahl in weiß verwandelt, soll er ihn rein urteilen, denn er ist rein. Wenn in jemandes Fleisch an der Haut eine Drüse wird und wieder heilet, danach an demselben Ort etwas weiß auffähret oder rötlich eiterweiß wird, soll er vom Priester besehen werden. Wenn dann der Priester sieht, dass das Ansehen tiefer ist denn die andere Haut und das Haar in weiß verwandelt, so soll er ihn unrein urteilen, denn es ist gewiss ein Aussatzmal aus der Drüse geworden. Siehet aber der Priester und findet, dass die Haare nicht weiß sind und ist nicht tiefer denn die andere Haut und ist verschwunden, so soll er ihn 7 Tage verschließen. Frisst es weiter in der Haut, so soll er ihn unrein urteilen, denn es ist gewiss ein Aussatzmal. Bleibt aber das Eiterweiß also stehen und frisst nicht weiter, so ist es die Narbe von der Drüse und der Priester soll ihn rein urteilen. Wenn sich jemand an der Haut am Feuer brennet und das Brandmal rötlich oder weiß ist und der Priester ihn besieht und findet das Haar in weiß verwandelt an dem Brandmal und das Ansehen tiefer denn die andere Haut, so ist gewiss Aussatz aus dem Brandmal geworden. Darum soll ihn der Priester unrein urteilen, denn es ist ein Aussatzmal. Siehet aber der Priester und findet, dass die Haare am Brandmal nicht in weiß verwandelt und nicht tiefer ist denn die andere Haut und ist dazu verschwunden, so soll er ihn 7 Tage verschließen. Und am 7. Tage soll er ihn besehen. Hat es weiter gefressen an der Haut, so soll er ihn unrein urteilen, denn es ist Aussatz. Ist es aber gestanden an dem Brandmal und nicht weiter gefressen an der Haut und ist dazu verschwunden, so ist es ein Geschwür des Brandmals. Und der Priester soll ihn rein urteilen, denn es ist eine Narbe des Brandmals. Wenn ein Mann oder Weib auf dem Haupt oder am Bart schabigt wird und der Priester das Mal besieht und findet, dass das Ansehen tiefer ist denn die andere Haut und das Haar daselbst golden und dünne, so soll er ihn unrein urteilen, denn es ist aussätziger Grind des Haupts oder des Barts. Siehet aber der Priester, dass der Grind nicht tiefer anzusehen ist denn die Haut und das Haar nicht salb ist, soll er denselben 7 Tage verschließen. Und wenn er ihn am 7. Tage besieht und findet, dass der Grind nicht weiter gefressen hat und kein golden Haar da ist und das Ansehen des Grindes nicht tiefer ist denn die andere Haut, soll er sich bescheren, doch dass er den Grind nicht beschere und soll ihn der Priester abermals 7 Tage verschließen. Und wenn er ihn am 7. Tage besieht und findet, dass der Grind nicht weiter gefressen hat in der Haut und das Ansehen ist nicht tiefer denn die andere Haut, so soll ihn der Priester reinsprechen und er soll seine Kleider waschen, denn er ist rein. Frisst aber der Grind weiter an der Haut, nachdem er reingesprochen ist, Und der Priester besiehet und findet, dass der Grind also weitergefressen hat an der Haut, so soll er nicht mehr danach fragen, ob die Haare golden sind, denn er ist unrein. Ist aber vor Augen der Grind stillgestanden und Salbhaar daselbst aufgegangen, so ist der Grind heil und er rein. Darum soll ihn der Priester reinsprechen. Wenn einem Manne oder Weibe an der Haut ihres Fleisches etwas Eiterweiß ist, und der Priester siehet daselbst, dass das Eiterweiß schwindet, das ist ein weißer Grind, in der Haut aufgegangen, und er ist rein. Wenn einem Manne die Haupthaare ausfallen, dass er kahl wird, der ist rein. Fallen sie ihm vorne am Haupt aus und wird eine Glatze, so ist er rein. Wird aber an der Glatze oder da er kahl ist ein weißes oder rötliches Mal, so ist ihm Aussatz an der Glatze oder am Kahlkopf aufgegangen. Darum soll ihn der Priester besehen. Und wenn er findet, dass ein weißes oder rötliches Mal aufgelaufen an seiner Glatze oder Kahlkopf, dass er sieht, wie sonst der Aussatz an der Haut, so ist er aussätzig und unrein. Und der Priester soll ihn unrein sprechen, solches Males halben auf seinem Haupt. Wer nun aussätzig ist, des Kleider sollen zerrissen sein und das Haupt bloß, und die Lippen verhüllet, und soll allerdings unrein genannt werden. Und solange das Mal an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen, und seine Wohnung soll außer dem Lager sein. Wenn an einem Kleider eines Aussatzes Mal sein wird, es sei Wollen oder Leinen, am Werft oder am Eintracht, es sei Leinen oder Wollen, oder an einem Fell oder an allem, das aus Fellen gemacht wird. Und wenn das Mal bleich oder rötlich ist am Kleide, oder am Fell, oder am Werft, oder am Eintracht, oder an einigerlei Ding, das von Fellen gemacht ist, das ist gewiss ein Mal des Aussatzes, darum soll's der Priester besehen. Und wenn er das Mal besieht, soll er es einschließen 7 Tage. Und wenn er am 7. Tage sieht, dass das Mal hat weiter gefressen am Kleide, am Werft oder am Eintracht, am Fell oder an allem, das man aus Fellen macht, so ist es ein fressendes Mal des Aussatzes und ist unrein. Und soll das Kleid verbrennen oder den Werft oder den Eintracht, es sei Wollen oder Leinen oder allerlei Fellwerk, darin solches Mal ist, denn es ist ein Mal des Aussatzes und sollst es mit Feuer verbrennen. Wird aber der Priester sehen, dass das Mal nicht weiter gefressen hat am Kleide oder am Werft oder am Eintracht oder an allerlei Fellwerk, so soll er gebieten, dass man's wasche, darin das Mal ist, und soll es einschließen andere 7 Tage. Und wenn der Priester sehen wird, nachdem das Mal gewaschen ist, dass das Mal nicht verwandelt ist vor seinen Augen und auch nicht weiter gefressen hat, so ist es unrein, und sollst es mit Feuer verbrennen, denn es ist tief eingefressen und hat es beschabt gemacht. Wenn aber der Priester sieht, dass das Mal verschwunden ist nach seinem Waschen, so soll er es abreißen vom Kleide, vom Fell, vom Werft oder vom Eintracht. Wird's aber noch gesehen am Kleide, am Werft, am Eintracht oder allerlei Fellwerk, so ist es ein Fleck, und sollst es mit Feuer verbrennen, darin solches Mal ist. Das Kleid aber, oder Werft, oder Eintracht, oder allerlei Fellwerk, das gewaschen ist, und das Mal von ihm gelassen hat, soll man zum andern Mal waschen, so ist es rein. Das ist das Gesetz über die Male des Aussatzes an Kleidern. Sie seien Wollen oder Leinen, am Werft oder am Eintracht, und an allerlei Fellwerk, rein oder unrein zu sprechen,